Sweet Love Tinters, Herz in meinem Körper. Blut geleckt habe ich, der Puls verführt. Diese Stadt, diese Stadt lässt Ader. Der Aderlass der Stadt in mir verführe ich sinnlos, was ich rühre. Allein und unterwegs saug's in mich ein. Ich will das so, ich will das so. Bin wie ein Dorn, wie ein Dorn. Bin wie ein Dorn, Dorn, Dorn, Dorn. Bin wie ein Dorn. Dorn, Dorn, Dorn. Bin wie ein Dorn. Dorn. Hinter jeder Ecke eine Tür und keiner da. Fremd im eigenen Haus, der Dorn steckt tief. Der Dorn steckt tief. Down, down, down.